بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقناة النوم الله زيجن von Herzlichkeit zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir sind angekommen im zweiten Band von Sunan al-Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala, auf der Seite 32 im Kapitel 191, Hadith Nummer 1024. Abu Dawud sagt, rahimahullah, Kapitel 191, wenn man nicht weiß, ob man zwei oder drei Rak'a gebetet hat, und wer alles sagt, dass man nicht auf Zweifel aufbaut. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn jemand von euch im Gebet Zweifel bekommt, soll er sie nicht beachten, sondern auf Gewissheit aufbauen. Wenn man nun auf Gewissheit aufbaut und noch eine Rak'a hinzufügt, verrichtet man im Anschluss zwei Niederwerfungen. Wenn das Gebet dann zuvor eigentlich vollständig war, waren die eine Rak'a und die beiden Niederwerfungen freiwillig. Wenn das Gebet unvollständig war, so war die eine Rak'a zur Vervollständigung, und die beiden Niederwerfungen waren für den Satan eine Erniedrigung. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam redet er von einem ganz speziellen Fall, ein Fall, der im Laufe des Lebens eines Muslims immer mal wieder auftauchen wird, da der Mensch vergesslich ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen auf Arabisch Insan genannt. Und manche Gelehrte sagen, Insan kommt vom Verb Nasiya, was vergessen bedeutet. Und des Öfteren passiert es, dass man im Gebet sich in einer Rak'a befindet und nicht weiß, welche das genau ist. Und hier in diesem Fall geht es um den Fall, in dem man nur zu 50% überzeugt ist davon, dass man in der richtigen Rak'a ist, und zu 50% überzeugt ist, dass man falsch liegt. In diesem Fall, oder dieser Fall ist ein anderer Fall, als den wir letztes Mal betrachtet haben, im Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, in dem es darum ging, dass man sich eher im richtigen, dass man eher weiß, woran, in welcher Rak'a man ist. Insofern, wenn wir das noch einmal uns genauer anschauen, wir haben zwei verschiedene Fälle. In beiden Gebeten sind wir uns nicht sicher, ob wir uns in der zweiten oder in der dritten Rak'a befinden. Aber in dem ersten Fall sind wir uns eher sicher, dass wir uns in der zweiten bzw. der dritten befinden. Eins von den beiden ist man davon eher überzeugt. Nach dem Hadith von Mas'ud muss man dann handeln gemäß dem, wovon man eher überzeugt ist. Was heißt eher überzeugt? Das heißt irgendwas über 50% und unter 100%. Irgendwas zwischen 51% bis 99%. Das ist, nennt man Dhann Rajih. In diesem Bereich handelt man gemäß seiner Überzeugung. Wenn ich also eher der Überzeugung bin, dass ich in der zweiten Rak'a bin, gehe ich davon aus, dass die zweite ist. Wenn ich eher davon überzeugt bin, dass die dritte ist, dann gehe ich davon aus, dass es drei sind. Und in beiden Fällen mache ich nach dem Salam zwei Niederwerfungen. Die zweite Situation ist wieder, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich in der zweiten bin oder in der dritten bin, aber ich habe beide Wahrscheinlichkeiten sind gleich groß. Also es könnte 50% die richtige sein, 50% auch die falsche sein. Was sollen wir in diesem Fall machen? In diesem Fall greift der Hadith von Abu Sa'id, radiallahu anhu. Und zwar, dass man auf Gewissheit, auf Yaqin aufbauen soll. Und gewiss ist was? Gewiss ist immer die kleinere Zahl. Denn die zweite ist es auf jeden Fall mindestens. Und der Zweifel besteht eigentlich darin, ob es die dritte ist, schon oder nicht. Und deswegen baut man auf der zweiten auf. Und auch in diesem Fall verrichtet man zwei Niederwerfungen. Und richtigerweise werden diese zwei Niederwerfungen vor dem Salam was ist gemacht. Das war ja vor dem Salam gemacht. Und so haben wir alle Hadithe in Einklang gebracht. Und Allah weiß am besten Bescheid. 1025. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen Al-Murrimatain nannte, das heißt die beiden Erniedrigenden. Warum? Weil wir haben ja auch vorhin gerade eben gelesen, dass entweder bei Allah subhanahu wa ta'ala, in seinem Wissen, entweder lagen wir richtig oder wir lagen falsch. In dem Fall, dass wir uns nicht sicher sind, sind es zwei oder drei und die Wahrscheinlichkeit ist gleich groß, dann gehen wir davon aus, dass die zweite Raka'a ist, immer die kleinere. In diesem Fall, entweder war es richtig, dann waren diese beiden Niederwerfungen, würde man denken, unnötig. Aber sie waren nicht unnötig, sondern sie sind eine Erniedrigung für den Schaitan gewesen. Oder die beiden Niederwerfungen waren, oder tatsächlich, man lag falsch. Dann ist diese zusätzliche Rak'a, die man verrichtet hat, Ersatz für die Rak'a, die man ausgelassen hat. Und wenn man zu viel gebetet hat, wenn man zu viel gebetet hat, dann gilt es als freiwillige Rak'at, Alhamdulillah. 1026. Ata ibn Yasar berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand von euch im Gebet Zweifel bekommt und nicht weiß, ob er drei oder vier Rak'a gebetet hat, so soll er noch eine Rak'a verrichten. Bis dahin erst einmal, das ist das Beispiel für Zweifel. Wenn wir den Begriff Zweifel auf Arabisch Shak benutzen, dann bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man richtig liegt und die Wahrscheinlichkeit, dass man falsch liegt, gleich groß ist. 50-50. Also wenn wir sagen Zweifel. Und er sagt, so soll er noch einen Rak'a verrichten, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich vollständig gemacht habe. Ich muss davon ausgehen, dass es zu wenig ist. Und er soll sich im Sitzen vor dem Taslim zweimal niederwerfen. Das, was wir vorhin gesagt haben. Dass beim Schack, beim Zweifel, wir haben das Beispiel des Zweifels, da macht man die beiden Niederwerfungen vor dem Taslim. Wenn man allerdings sicherer ist, dass es eher zwei waren oder eher drei waren und dann dementsprechend handelt, dann macht man die zwei Niederwerfungen nach dem Taslim, weil dann gehe ich ja davon aus, dass ich richtig gelegen habe. Dann sagt er weiter, wenn diejenige Raka'a, die er noch verrichtet hat, die fünfte war, wird die Anzahl durch die beiden Niederwerfungen wieder gerade. Und wenn es die vierte war, dann sind diese beiden Niederwerfungen für den Satan eine Erniedrigung. 1027. Zayd ibn Aslam radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand im Gebet Zweifel bekommt und sich dann sicher ist, dass drei Rak'a waren, soll er aufstehen und noch eine Rak'a inklusive ihrer Niederwerfung verrichten. Hiernach soll er den Tashahhud sprechen. Wenn man fertig ist und nur noch den Taslim sprechen muss, wirft man sich zweimal im Sitzen nieder und spricht dann den Taslim. In dieser Überlieferung von Zayd ibn Aslam, radiallahu ta'ala anhu, geht es darum, dass man, wie heißt es, erstmal im Zweifel ist. Ja? Das heißt, wenn jemand im Gebet Zweifel bekommt und sich dann sicher ist, dass es doch drei Rak'a waren, dann soll man diesen Fall, wie heißt es, aufbauen auf der Zahl, von der man sich eher sicher ist. Aber trotzdem soll man die beiden Niederwerfungen machen. Und diese Überlieferung von Zayd ibn Aslam weist darauf hin, dass man, wenn man die zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen vor dem Salam, nach dem Salam macht oder nach dem Salam, vor dem Salam macht, dann hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Gebetes. Das heißt, das Gebet ist richtig und gültig. Und manche Gelehrte sind der Meinung, dass man sie immer vor dem Salam macht, Manche sagen, macht die Nacht im Salat. Manche machen diese Unterscheidungen, auf die wir hingewiesen haben. 192. Man soll auf dem aufbauen, wovon man überzeugt ist. 1028. Der Vater von Abu Ubaidah ibn Abdullah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn du im Gebet bist und dir nicht sicher bist, ob du 3 oder 4 Raka'a verrichtet hast, aber du es für wahrscheinlicher hältst, dass es 4 waren, dann sprichst du den Tashahhud und wirfst dich danach 2-mal im Sitzen vor dem Taslim nieder. Hiernach sprichst du wieder den Tashahhud und danach den Taslim. Die Überlieferung ist daif, aber inhaltlich gesehen stimmt sie teilweise überein mit dem, was wir bisher gelernt haben, nämlich in dem Bereich, dass man sich, wenn man sich für die eine von beiden Zahlen entschieden hat, auch dementsprechend handelt und sich auch dann niederwirft. Nur in diesem Hadith heißt es vor dem Taslim, wir haben gesagt nach dem Taslim, ist auch der Logik näher, weil wir gesagt haben, wenn du dir eher sicher bist, dass du richtig liegst, dann machst du so weiter, wie du eher sicher bist, dass du, wie es eher der Wahrheit entspricht, als dass du vor dem Taslim die 2 Niederwerfungen machst. Machst du erst dein Gebet zu Ende und wenn du fertig bist, dann machst du die beiden Niederwerfungen für diesen Zweifel, den du in dir gehabt hast. Aber diesen kleinen Zweifel, der weniger als 50% groß ist. 1029. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man im Gebet nicht weiß, ob man zu viel oder zu wenig gebetet hat, soll man im Sitzen 2 Niederwerfungen vollziehen. Wenn dann der Satan kommt und sagt, du hast einen Wind fahren lassen, soll man zu ihm sagen, du lügst. Es sei denn, man nimmt mit der Nase einen Geruch oder mit den Ohren ein Geräusch wahr. Diese Überlieferung, stimmt sie zum Teil überein mit anderen Überlieferungen, die wir kennen. Und zwar geht es in diesem Hadith einfach darum, dass wir lernen sollen, uns nicht durcheinander machen zu lassen. Oder anders ausgedrückt, wir lernen immer bei dem zu bleiben, was sicher ist. Das heißt, was die Ausgangslage ist. Die Ausgangslage ist, ich bin im Salah und ich habe Wudu und ich habe diesen Wudu nicht verloren. Das ist die Ausgangslage. Und wenn jemand mich dazu in Zweifel bringt jetzt, dass ich mein Wudu verloren habe, dann nehme ich das nicht wahr, beziehungsweise ignoriere ich das. Bis ich mir sicher bin, dass es doch der Fall ist. Und deswegen alleine die Waswasa, alleine der Zweifel im Herzen, der kommt, dass man vielleicht doch kein Wudu hat, dieser alleine reicht nicht aus, dass man das Gebet dann verlässt. Warum? Weil du bist im Salah sicher und du hast den Salah sicher angefangen und du hast sicher mit Wudu begonnen. Deswegen verlässt du dieses Salah erst wieder mit einer so starken Überzeugung, die nicht auf Zweifel aufgebaut ist. Und deswegen sagt er in diesem Überliefer am Ende, es sei denn, man nimmt mit der Nase einen Geruch oder mit den Ohren ein Geräusch wahr. Weil das ist eine Sache, zu der ist der Shaitan nicht imstande. Und deswegen, wenn man das wahrnimmt, dann weiß man, okay, das ist dann sicher, dass der Wudu verloren gegangen ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 1030. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand betet und der Satan kommt und bringt einen durcheinander, sodass man nicht mehr weiß, wie viele Raka'a man gebetet hat, wenn einem so etwas passiert, soll man im Sitzen 2 Niederwerfungen vollziehen. Dieser Hadith ist allgemein, aber was wir daraus lernen sollen, dass diese Waswasa, man dieser Waswasa entgegnet. Man entgegnet ihr, indem man nicht mit ihr mitmacht. Wenn man mit den Gedanken abschweift, dass man, sobald man sich wieder besinnt, wieder sich konzentriert auf sein Gebet. und dass man sich nicht, sage ich, beeinflussen lässt von der Waswasa, damit sie nicht stärker wird. Und als drittes handelt man so, wie der Prophet es vorgemacht hat, alayhi salatu wassalam, mit diesen Niederwerfungen. Weil wenn das vom Shaitan kommt, so ärgert er sich über diese Niederwerfungen, zu denen er angeordnet worden ist, der Mensch, und zu denen der Shaitan auch angeordnet ist und er sich geweigert hat. Deswegen, das Entscheidende ist, dass man bei den Einflüsterungen, bei der Waswasa, nicht mitmacht, damit sie nicht stärker werden. Und wenn man so handelt, wie der Prophet es vorgemacht hat, alayhi salatu wassalam, wie diese Aussage, auch wenn sie, auch wenn wir das nicht umsetzen, weil sie daif ist, das heißt, soll man zu ihm sagen, du lügst, das heißt, hier in Gedanken sollst du es sagen, weil du sollst ihm keinen Glauben schenken. Er lügt, das heißt, das, was er gesagt hat, stimmt nicht mit der Wahrheit überein. Also schenke ihm keinen Glauben. Und dann wird er auch dich nicht dadurch beeinflussen können. Weil mehr als dass er dir einflüstert, kann er nicht. Wenn du mitmachst, gewinnt er. Wenn du aufhörst, einfach nicht mitmachst, dann ist die Sache auch schon vorbei. 1031. Dieser Version heißt es zusätzlich im Sitzen vor dem Taslim. Das heißt, wenn jemand betet und der Satan kommt und bringt einen durcheinander, sodass man nicht mehr weiß, wie viele Rak'a man gebetet hat. Wenn einem so etwas passiert, soll man im Sitzen vor dem Taslim zwei Niederwerfungen vollziehen. Und das stimmt überein mit dem, was wir vorher gesagt haben, im Fall von Shak. 1032. In dieser Version heißt es, so soll man vor dem Taslim zweimal sich niederwerfen und dann den Taslim sprechen. 193. Sich nach dem Taslim niederwerfen. 1033. Abdullah ibn Ja'far berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer im Gebet Zweifel bekommt, soll sich nach dem Taslim zweimal niederwerfen. Diese Überlieferung widerspricht den, die wir vorher gehört haben, die ist auch unauthentisch, weil die Überlieferungen sagen eindeutig, dass man, wenn man im Zweifel ist, sich vor dem Taslim niederwerfen soll. Also, dass man auf Gewissheit aufbaut und dann vor dem Taslim sich niederwerfen soll. 194. Wer ohne den Tashahhud zu sagen nach der zweiten Rak'a aufsteht. In diesem Kapitel geht es darum, jetzt, dass es auch andere Gründe gibt, weshalb man die zwei Niederwerfungen am Ende des Gebetes macht. Nicht nur, weil man in Zweifel gekommen ist, nein, auch, weil man etwas zu wenig gemacht hat. Und die Frage ist, was hat man zu wenig gemacht? Weil die Handlungen und Taten des Salah und Aussagen des Salah sind ja entweder Rukun oder Wajib oder Mustahab. Wenn sie Mustahab sind, braucht man sie nicht nachholen. Wenn sie Rukun sind, muss man sie machen. Also ich meine, wenn sie Mustahab sind, braucht man sie nicht ausgleichen durch zwei Niederwerfungen. Man braucht sie auch nicht nachholen. Aber wenn sie Rukun sind, wie kann ein Rukun ersetzt werden durch zwei Niederwerfungen? Das geht nicht, weil Rukun gehört zum Wesen des Gebetes. Das ist kein Gebet, wenn dieser Rukun nicht da ist. Deswegen kann man ihn nicht ersetzen durch etwas anderes. Also bleibt nur übrig die Wajib-Handlungen und Aussagen des Salah. Deswegen aus diesen Überlieferungen, wir sehen, dass der Prophet a.s. eine Handlung oder Aussage unterlassen hat und deswegen zwei Niederwerfungen gemacht hat, dann weist das darauf hin, dass diese Handlung oder Aussage Wajib war. Und per Definition, eine Wajib-Handlung ist verpflichtend, aber wenn man sie vergessen hat zu machen oder aus Versehen weggelassen hat, kann man sie durch zwei Niederwerfungen ausgleichen. Im Gegensatz zur Rückenhandlung. Rückenhandlung kann man nicht durch Niederwerfung ausgleichen, man muss sie nachholen. 1034. Abdullah ibn Buhayna radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete uns zwei Rak'a vor und stand dann direkt, ohne sich zu setzen, auf. Und die Leute hinter ihm auch. Als er sein Gebet beendete und wir auf den Taslim warteten, sprach er den Takbir und warf sich im Sitzen vor dem Taslim zweimal nieder. Danach sprach er den Taslim. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam betete er offensichtlich ein Wuhr oder Asr oder Maghrib oder Isha-Gebet vor, in dem es mehr als zwei Raka'a gab. Und normalerweise setzt man sich, wie allseits bekannt, nach der zweiten Raka'a hin und spricht At-Tahiyyatu Lillahi, Was-Salawatu, Wat-Tayyibat und so weiter. Bis man sagt Abduhu wa Rasuluh und dann sagt man Allahu Akbar und steht auf. Aber der Prophet a.s.w. hat sich nach der zweiten Niederwerfung direkt zum Qiyam hochbegeben. Er ist direkt aufgestanden und hat diesen At-Tahiyyatu Lillahi, diesen Tashahud, gar nicht gesprochen. Und als er dann am Ende des Gebetes saß, hat er Allahu Akbar gesagt, sich niedergeworfen, Allahu Akbar gesagt, sich hingesetzt, Allahu Akbar gesagt, sich niedergeworfen, Allahu Akbar gesagt, sich hingesetzt und danach den Taslim gesprochen. Und dieser Hadith weist, wie gesagt, darauf hin, dass dieser erste Tashahhud eine Wajib-Handlung des Salah ist. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 weist dieser Hadith darauf hin, dass auch das Sitzen für diesen ersten Tashahhud eine Wajib-Handlung des Salah ist. Und Nummer 3 weist darauf hin, dass wenn man etwas im Salah vergessen hat zu tun, dass man den Taslim vor dem, dass man die Niederwerfung vor dem Taslim macht. Im Gegensatz zu dem Fall, dass jemand etwas zu viel getan hat an Gebetshandlungen, wie wir noch sehen werden, inshallah ta'ala. Also angenommen, jemand hat 5 Raka'a gebetet und in der 5. Raka'a oder am Ende der 5. Raka'a merkt er, dass er eine zu viel gebetet hat. In diesem Fall würde er den Taslim sprechen und dann nach dem Taslim die beiden Niederwerfungen machen. 1035. In dieser Version, das heißt des Hadith von Abdullah ibn Buhayna, heißt es zusätzlich, manche von uns sprachen dann den Tashahhud im Stehen. Das heißt, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgemacht, sind mit ihm aufgestanden und haben den Tashahhud im Stehen gesprochen, hinter ihm alaihi wasallam. Abu Dawud sagte, Ibn Zubayr vollzog diese beiden Niederwerfungen auch. Er stand nach der zweiten Raka'a vor dem Tashahhud auf. Dies ist auch die Ansicht von Az-Zuhri. In dieser Version über die Sahaba radiallahu anhu, dass sie im Stehen den Tashahhud gesprochen haben, das weist darauf hin, dass man, wenn man hinter dem, weil das natürlich, mit dem Tashahhud spricht man nicht im Stehen, Tashahhud spricht man im Sitzen. Aber dieser Hadith weist darauf hin, dass wenn man hinter einem Imam einen Fehler macht, weswegen man die 2 Niederwerfungen machen müsste, dann braucht man diese 2 Niederwerfungen nicht machen. Sondern das entfällt. 195. Wenn man beim Sitzen den Tashahhud vergessen hat, Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam nach der zweiten Raka'a aufsteht, direkt aufsteht und sich erinnert, noch bevor er aufrecht steht, soll er sich hinsetzen. Steht er schon aufrecht, soll er sich nicht hinsetzen, sondern die beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen verrichten. In diesem Hadith von Al-Mughira radiallahu anhu wird eine Fallunterscheidung gemacht, wenn man zur zweiten wenn man den Tashahhud weggelassen hat. Und jetzt stellen wir uns vor, jemand ist in der Niederwerfung, in der zweiten Niederwerfung, der zweiten Raka'a, und es ist das Maghrib-Gebet. Normalerweise würde jetzt Allahu Akbar sagen und sich hinsetzen für den ersten Tashahhud. Das hat er aber vergessen. Und deswegen steht er direkt auf. Jetzt ist die Frage, wann erinnert er sich daran, dass er den Tashahhud nicht gesprochen hat? Entweder erinnert er sich daran, während er am Aufstehen ist, also bevor er aufgestanden ist. In diesem Fall kehrt er einfach zurück, spricht den Tashahhud und betet, als wäre nichts passiert. Und er braucht auch keine Niederwerfungen machen. Warum? Weil er hat ja nichts gemacht. Er hat ja keine zusätzliche Handlung gemacht, weswegen er sich niederwerfen müsste. Aber er hat doch, ist doch am Aufstehen gewesen. Das ist doch zusätzlich. Ja, aber wenn wir über zusätzliche Handlungen sprechen, dann reden wir über Handlungen, die Teil des Gebetes sind. Und das Stehen der Qiyam ist ein Rukun, aber den hat er noch nicht vollzogen. Und deswegen ist Abu Bakr diese Niederwerfung nicht vollzieht. Der zweite Fall ist, dass er sich daran erinnert, wenn er schon steht, aber bevor er die Fatiha angefangen hat zu lesen. In diesem Fall richtigerweise, wie es in diesem Hadith heißt, bleibt man stehen. Weil es heißt, steht er schon aufrecht, soll er sich nicht hinsetzen. Und sollte er schon mit der Fatiha angefangen haben, dann ist bei allen, darf er nicht mehr zurückkehren. Wallahu a'lam. Und die Grundlage hierfür ist, dass der Tashahhud eine Wajib-Handlung ist und man unterlässt nicht eine Rukun-Handlung, in diesem Fall das Stehen und das Lesen des Koran und der Fatiha, für eine Wajib-Handlung. Wallahu a'lam. 1037. Ziyad ibn Iraqa sagte, Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu betete vor und stand nach zwei Rak'a direkt auf. Da sagten wir, Subhanallah. Dann sagte auch er, Subhanallah, und betete weiter. Als er sein Gebet vollendete, verrichtete er zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen. Als er es beendete, sagte er, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam dasselbe wie ich machen sehen. Die nächste Überlieferung ist dasselbe und anderem Isnad. Aber Dawud sagte, Sa'd ibn Abi Waqqas hat dasselbe gemacht wie Al-Mughira. Und wir sehen wieder Manhaj von Imam Abu Dawud, dass er nach dem Marfu-Überlieferung die Marquf-Überlieferung erwähnt. Imran ibn Hussein, die Überlieferung dazu, da habe ich nicht gefunden. Deswegen steht da auch nichts geschrieben. Imran ibn Hussein, Ad-Dahhak ibn Qais, Muawiyah ibn Abi Sufyan, alle diese haben dasselbe gemacht. Beziehungsweise Sa'd ibn Waqqas hat dasselbe gemacht wie diese anderen radiallahu ta'ala und umgekehrt. Die Fatwa, das heißt, dass man, wenn man nach der zweiten Raka'a direkt aufsteht, ohne den Tashahhud, dass man dann am Ende des Salah, vor dem Salam, die zwei Niederwerfungen macht. Die Fatwa von Ibn Abbas radiallahu anhu war ebenso. Und Umar ibn Abdulaziz ebenfalls. Abu Dawud sagte, hierbei geht es darum, dass man sich nach zwei Raka'a direkt, dass man nach zwei Raka'a direkt aufsteht. Sie warfen sich dann nach dem Taslim nieder. Ja. Dass man nach dem Taslim sich niederwirft, das widerspricht dem, was wir an Marfu-Überlieferung gesehen haben. Ja. Weil die Marfu-Überlieferung war eindeutig. Ja. Der Prophet hat vor dem Taslim das gemacht. Und wenn wir einen Widerspruch haben zwischen Marfu und Maquf, dann geht Marfu vor Maquf. 1038. Thauban radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Für jedes Versehen verrichtet man nach dem Taslim zwei Raka'a. Für jedes Versehen verrichtet man nach dem Taslim zwei Raka'a. Dieser Hadith ist sehr allgemein. Und wie heißt es? Wenn man diesen Hadith so lesen würde, würde man denken: Immer, wenn man einen Fehler macht im Salah, egal welche Art, macht man danach Sajda muss es heißen. Aber das stimmt nicht. Warum? Weil wir haben ja gesehen, wenn man einen Fehler macht, zum Beispiel in Bezug auf eine Rukunhandlung. Zum Beispiel, man hat drei Raka statt vier gebetet. Ein Dhuhr-Gebet, drei Raka statt vier. Reicht es dann aus, dass man nach dem Salam zwei Sajda macht oder vor dem Salam? Du musst die vierte Raka machen. Richtig? Also deswegen, dieser Hadith, so, der ist allgemein, der ist nicht detailliert. Das ist nicht einer der Hadith, so, weil manche Gelehrte haben gesagt, wenn man einen Fehler macht, wie zum Beispiel eine Sunna-Handlung vergessen hat, darf man auch zwei Sajda machen. Aber das, die detaillierten Überlieferungen, was der Prophet damit meinte, sind Erklärungen für diese Aussage. Ja, und deswegen, wie wir gesagt haben, bei Sunna-Handlungen macht man keine Sajda, sondern nur bei Wajib und bei Rukun-Handlungen. Nach dem Schema, wie wir das erwähnt haben. 196. In den beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen gibt es sowohl Tashahud als auch Taslim. Imran ibn Husayn radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorbetete und ihm ein Fehler unterlief. Da warf er sich zweimal nieder, sprach den Tashahud und dann den Taslim. In dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Schad ist, steht nicht näher drin, welchen Fehler er machte, alaihi salatu wassalam. Und deswegen diese Überlieferung, inhaltlich gesehen, nicht hadithtechnisch, inhaltlich gesehen, entweder sie stimmt überein mit dem, was wir an Beispielen gesehen haben, in denen er, sallallahu alaihi wasallam, etwas, eine Wajib-Handlung weggelassen hat, wie zum Beispiel, als er zur dritten Raka direkt aufgestanden ist, dann stimmt der Hadith wunderbar überein mit dem, was wir kennen. Oder der Hadith bezeichnet, dass er, sallallahu alaihi wasallam, immer die beiden Niederwerfungen vor dem Taslim gemacht haben, dann würde es widersprechen, aber ich denke, hier geht es eher um den Tashahud. Es heißt hier, da warf er sich zweimal nieder, sprach den Tashahud und dann den Taslim. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder die beiden Niederwerfungen sind vor dem Taslim vom Salah oder nach dem Taslim vom Salah. Wenn sie vor dem Taslim vom Salah sind, wann werden die gemacht? Nach dem Tashahud. Richtig? Man sagt Tahiyatu Lillahi und so weiter. Und danach, wenn man fertig ist, der Imam will jetzt Salam alaikum nach Nasa, dann wirft er sich zweimal nieder. Insofern widerspricht diese Überlieferung der anderen, die wir kennen. Richtig? Oder es geht darum, dass er das nach dem Taslim gemacht hat. Das heißt, er sagte Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah. Und dann erinnerte er sich daran, dass er was vergessen hat und sprach dann den Tashahud und dann den Taslim. Das wäre auch schade. Weil wenn man nach dem Taslim die zweite Niederwerfungen macht, spricht man bei der Mehrheit der Ulama nicht mehr den Tashahud ein zweites Mal. 197. Jetzt sind wir fertig mit den beiden Vergesslichkeiten, Niederwerfungen. Was passiert als nächstes? Die Leute verlassen zum Teil den Gebetsplatz. Deswegen sagt er, rahimahullah, die Frauen verlassen den Gebetsplatz vor den Männern. Salama radiallahu anha sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, blieb er kurz sitzen. Die Leute waren der Ansicht, dass er dies tat, damit die Frauen vor den Männern weggehen konnten. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben die Männer und die Frauen in einem und denselben Raum gebetet. So konnten die Frauen die Männer sehen, damit sie auch erkennen können, in welcher Position die Männer sind und so weiter und so fort. Aber nach dem Salat blieb der Prophet sallallahu alaihi wasallam kurz sitzen, das heißt in Richtung Qibla. Und das bedeutet auch für die anderen Betenden, sie bleiben kurz sitzen. Und das hat mehrere Vorteile, unter anderem das, was hier erwähnt worden ist, dass die Frauen die Möglichkeit haben, ihren Platz zu verlassen, noch bevor die Männer sich umdrehen. Und zweitens, dass man wartet auf den Imam, weil vielleicht wird er Vergesslichkeit niederwerfungen machen. Weil der, wenn der Imam einen Fehler macht im Salah, dann entweder merken die anderen das, dann erwarten sie, dass er sich niederwerfen wird. Oder sie merken es nicht. Aber es kann ja sein, aus welchen Gründen auch immer, dass der Imam merkt, dass er eine Wajib-Handlung im Salah vergessen hat. Und dann will er sich niederwerfen. Dann ist das Gebet praktisch noch nicht zu Ende. Sondern erst wenn der Imam den Gebetsplatz verlässt, ist für dich sozusagen offiziell das Gebet zu Ende. Zumindest weißt du dann, es kommt keine Niederwerfung mehr. Na, das sind mindestens zwei Vorteile, die daran stecken, dass man wartet, bis der Imam sich umdreht zu den Leuten. Deswegen soll man nicht, wenn der Imam Taslim gesprochen hat, direkt aufstehen und weggehen. Mal kurz warten, bis er sich umdreht, dann weiß man, okay, das Gebet ist zu Ende und dann kann man seinen Gebetsplatz verlassen. 198. Wie man seinen Gebetsplatz verlässt. Hulb, rahimahullah, berichtet, dass er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen zu beten pflegte. Er verließ seinen Gebetsplatz manchmal nach rechts und manchmal nach links. Wenn wir uns vorstellen, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er mit dem Gebet fertig war, dann aus Sicht der Betenden befand sich seine Wohnung links. Und deswegen heißt es auch in manchen Überlieferungen sinngemäß, dass es keine Sunna ist, dass man von links oder von rechts seinen Gebetsplatz verlässt, sondern dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es meistens in die eine Richtung gemacht hat, weil eben das die Richtung war, in der sich sein Haus bzw. seine Wohnung befand. Aber er hat es in beide Richtungen verlassen. Deswegen weist darauf hin, dass es keine Sunna ist. 1042. Abdullah ibn Mas'ud, da kommen wir besser zu der Überlieferung. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte: Niemand soll den Satan am Gebet Anteil haben lassen. Niemand soll den Satan am Gebet Anteil haben lassen, indem er nur nach rechts weggeht. Ich habe nämlich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam meistens nach links weggehen sehen. Der Überlieferer Umara sagte: Später kam ich nach Medina und fand vor, dass die Wohnungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam alle links von seinem Gebetsplatz waren. Manche Leute denken nämlich, weil rechts gesegneter ist, dass man deswegen nach rechts den Platz verlassen soll, aber in Wirklichkeit ist das keine exklusiv überlieferte Sunna. Machen an dieser Stelle Stopp. Sallallahu alaihi wasallam, wa baraka ala Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا